Das Buch von Wilhelm Ohr, das diese brüderlichen Beziehungen zu den französischen Freimaurern während des Krieges verherrlichte, wurde in freimaurerischen Zeitschriften ganz besonders zur Verbreitung empfohlen. Die Gesinnung des Freimaurers Ohr ergibt sich aus seiner Ansicht über die Marne-Schlacht. Ohr schreibt in der freimaurerischen Zeitschrift »Der unsichtbare Tempel«, erster Jahrgang, erstes Heft, Januar 1916, »Nein, mein Volk, es war dir in Wahrheit gut, dass du nicht gesiegt hast an der Marne, denn nun begann die Prüfung.« So schreibt ein Deutscher über die Schlacht, deren siegreicher Ausgang Millionen von Volksgenossen Leben und Gesundheit erhalten und unserem Volke namenloses Leid erspart hätte. Es ist die Gesinnung des Judentums und des Marxismus, die einen deutschen Sieg nicht wünschen und die deshalb gegen einen deutschen Sieg arbeiten. Großmeister Habicht sagte am 17. März 1932 als Zeuge über das Buch von Ohr Folgendes aus. Das Buch von Ohr ist eine Privatarbeit, jedenfalls vom Standpunkt meiner Großloge aus, der Ohr nicht angehört hat. Jeder Kenner der Freimaurerei weiß, dass die Freimaurer jede freimaurerische Schrift, sobald sie gegen die Freimaurerei verwertet wird, als Privatarbeit bezeichnen. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe aber über den Inhalt des Buches erfahren, dass das Buch über die Feldloge in St. Quentin und über den Großorient berichtet. Ich weiß auch, dass das Buch von den Gegnern der Freimaurerei viel verwertet wird, weil es zugibt, dass Wilhelm Ohr als deutscher Offizier während des Krieges mit französischen Freimaurern des 33. Grades des Großorients brüderliche Beziehungen gepflegt hat. Ich weiß auch, dass in der Feldloge der Ohr angehörte Mitglieder waren, die meiner Großloge angehörten. Selbstverständlich waren auch altpreußische Freimaurer Mitglieder dieser Feldloge. Will jemand im Ernste annehmen, diese altpreußischen Mitglieder hätten sich anders verhalten als die den humanitären Großlogen unterstehenden Mitglieder? Was mag in den anderen Feldlogen vorgegangen sein? Über die Angehörigen der Großlogen feindlicher Länder, die Ehrenmitglieder der Großloge zu den drei Weltkugeln waren, sagt Großmeister Habicht Folgendes aus. Es ist richtig, dass in dem Bundesblatt meiner Großloge vom 1. September 1924 über die ausländischen Ehrenmitgliedschaften folgender Satz enthalten ist. Im Mitgliederverzeichnis, das demnächst zum Druck gelangen wird, sollen die Ehrenmitglieder von Ländern, mit denen wir im Kriege gestanden haben, nicht namentlich aufgezählt werden, sondern es soll angegeben werden, dass alle Ehrenmitgliedschaften vormals feindlicher Staaten ruhen. Dieser Beschluss wurde deshalb gefasst, weil die Ehrenmitgliedschaft ausländischer Ehrenmitglieder unserer Großloge durch die während des Krieges erfolgte Lösung der Beziehung zu den Großlogen feindlicher Länder nicht berührt wurde. Erläuterung: Die gewaltige nationale Erhebung am 1. August 1914 und der Existenzkampf auf Leben und Tod, in dem unser Volk stand, haben die nationalen Großlogen in Deutschland nicht veranlassen können, sich von der Freimaurerei der feindlichen Länder endgültig und vorbehaltlos zu lösen, obwohl die deutschen Großlogen doch genau wussten, dass die Freimaurerei der feindlichen Länder von führenden Kriegshetzern durchsetzt war und sich selbst an der Kriegshetze beteiligte. Erst am 10. Januar 1915 fassten die Großlogen in Deutschland den Beschluss, nach welchem die Beziehungen zu den freimaurerischen Körperschaften der mit uns im Kriege befindlichen Staaten bis auf Weiteres ruhen. Nur der amtliche Verkehr der deutschen Großlogen mit den Großlogen feindlicher Länder wurde durch diesen Beschluss abgebrochen. Die Anerkennung der Großlogen der Feindstaaten wurde nicht angetastet. Der Verkehr der Brüder Freimaurer untereinander blieb also in vollem Umfange bestehen, wie gerade die Große Landesloge in einer Erläuterung ausdrücklich hervorhob. Gerade die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland gab zu diesem Beschluss folgende Erläuterung. Es ist den einzelnen Brüdern gestattet, in die Logen einzugehen, welche dieser Körperschaften unterstellt sind. Auch können Brüder dieser Logen bei uns zum Besuch zugelassen werden. ein amtlicher Verkehr der Logen als Körperschaften durch Briefwechsel, Entsendung von Abordnungen, Austausch von Ehrenmitgliedschaften usw. darf jedoch nicht stattfinden. Die so nationale Großloge stellt also ihren Angehörigen frei, französische, belgische, rumänische, serbische und russische usw. Logen zu besuchen. Der amtliche Verkehr konnte im Übrigen auch durch Vermittlung der Großlogen neutraler Länder gepflegt werden. Die Großloge von Hamburg beschloss am 17. Februar 1917 die Einführung einer Verpflichtung eines Vertreters für die Große Loge von New York wird mit Rücksicht auf die politischen Verhältnisse ausgesetzt. Dieser Beschluss beweist, dass die Großloge von New York in diesem Zeitpunkt von der Großloge von Hamburg nicht nur anerkannt war, sondern dass noch ein amtlicher Verkehr bestand. Nur die Aussetzung der Verpflichtung des Vertreters wurde beschlossen. Vergleiche Zirkelkorrespondenz 1917, Seite 217. Die bestehenden Ehrenmitgliedschaften wurden durch diese Lösung des amtlichen Verkehrs von Großloge zu Großloge nicht berührt. Die altpreußische Großloge zu den drei Weltkugeln hat also keine Veranlassung gesehen, während des Weltkrieges den Angehörigen der Großlogen feindlicher Länder ihre Ehrenmitgliedschaft zu entziehen. Die altpreußische Großloge zu den drei Weltkugeln besaß also während des Krieges in den Hauptstädten der feindlichen Länder Hochgrad-Freimaurer der Feindstaaten als Ehrenmitglieder. Wie heißen die Franzosen, Engländer und Amerikaner und die Angehörigen der anderen Feindstaaten, die während des Krieges Ehrenmitglieder deutscher Großlogen waren? Gab es am Ende deutsche Heeresangehörige, die noch während des Weltkrieges Ehrenmitglieder von Großlogen feindlicher Länder waren? Wurden diese Ehrenmitgliedschaft während des Krieges in Anspruch genommen? Wenn derartiges bei den altpreußischen Großlogen möglich war, wie mag erst im Krieg das Verhältnis der humanitären Großlogen zu den Großlogen feindlicher Länder gewesen sein, trotz des doch nur für die Öffentlichkeit und für die unteren Grade bestimmten angeblichen Abbruchs der amtlichen Beziehungen? Wie heißen insbesondere die altpreußischen Freimaurer, die Ehrenmitglieder der Großlogen feindlicher Länder waren oder es am Ende heute noch sind? Hier ist noch manches aufzuklären. In dem Werk Kriegshetze und Völkermorden, 71. bis 75. 1000, Seite 138, berichtet General Ludendorff, dass ein Großbeamter der Großloge zu den drei Weltkugeln, Bruder Dr. Gustav Dirks, vor Eintritt Amerikas in den Weltkrieg an die amerikanischen Freimaurer Folgendes schrieb: